Hast du wohl die Gitarre rausgeholt? Oh, ja. Warte. Ich habe auch eine, aber die steht zu weit weg. Da komme ich mit dem Kabel nicht hin. Ich habe auch geübt. Ja. Mit Kapo oder ohne? Kapo vierter Bund. Richtig. Das andere, das schaffe ich doch nicht. Helft ihr mir mal als Unwissende? Er muss vorher vier Kapo trinken oder was? Nee, du sägst quasi den Hals ab. Also von der Gitarre? Ja. Virtuelles Halsabsägen. Zumindest temporär. Haben das nicht früher mal so Hu gemacht, die Gitarren kaputt gehauen haben? Ja. Ja, auch. Ja, jetzt kommt der Kirchenmusiker und macht das auch. Der sägt sie gleich ab, den Kopf. Genau. Also du hast ja diese Bünde auf der Gitarre. Ja. Und da machst du dann so ein Teil drum, das nennt sich halt Kapo. Das ist so ähnlich, wie wenn du den Finger quer über den Gitarrenhals legen würdest. Ja, so. So, nur ist das Ding da drauf fixiert und so klingt die Gitarre jetzt 4,5 Töne höher, ne? Klaus, kannst du das mal merken? 2 Minuten 23, nun ist das Ding fixiert. Merkt ihr das mal zum Rausschneiden? Ja, die Sache ist, das heißt natürlich, normalerweise heißt das Ding Kapodaster heißt das eigentlich. Kapodaster. Kapodaster. Kapo ist ja nur die Abkürzung. Kapodaster. Genau. Bei uns heißt es Kapo-Maschine. Kapo-Maschine. Nee, hat nichts mit Kaffee zu tun. Der Kapo-Taster ist eine Vorrichtung, um die schwingende Länge der Saite einer Gitarre oder eines verwandten Saiteninstruments, etwa die laute Mandoline oder Banjo, zu verkürzen. Sie wird zwischen zwei Bundstäbchen um den Hals des Instruments gespannt, nicht des Gitarristen, und drückt die Saiten auf das Griffbrett. Spieltechnisch nutzbar bleibt die Saitenlage zwischen dem Korpusseitigen der beiden Bünde und dem Steg. Bei den meisten westlichen Saiteninstrumenten sind die Bünde im Halbtonabstand angebracht. Und so weiter und so fort. Als ob du ein Lexikon wärst. Ja, als ob ich googeln könnte, ne? Also ich glaube, eins der großartigsten Dinge, die uns das Internet gebracht hat, ist die Wikipedia, auch wenn da nicht unbedingt alles stimmt oder da gibt's ja immer so, genau. Und kannst du nicht, weil der und die und politische Meinung, ist mir wurscht, aber für Sachen wie Kapo-Taster, Ist das doll. Da kannst du auch politisch nicht viel machen, glaube ich. Mit Halbton und Vor allem kannst du richtig klug scheißen, ne? Genau. Ja, aber es ist ein cooler Artikel. Alles dabei mit Bildern und verschiedenen Kapo-Taster-Typen. Wie läuft das bei Wikipedia eigentlich? Da kann doch jeder drauf zugreifen, ne? Du kannst dich da, zugreifen kann eh jeder. Können ja alle lesen. Ich meine Artikel schreiben. Ich glaube, du kannst es versuchen, aber der muss abgenommen werden. Und das Beste ist, du meldest dich an und lässt dich da irgendwie erstmal von den, weiß nicht, ob das zertifizieren heißt oder so, aber ich glaube, du musst erstmal 5, 6 Stück schreiben, die schauen das durch und wenn das passt, dann kriegst du so einen All Aces Account. So habe ich es, glaube ich, kurz mal gelernt. Wer da mehr weiß, kann das gerne kundtun. Ah, okay. Aber ja. Ey, ich wollte gerade sagen, muss ja auch irgendwer. Also die Frage stellt sich mir da, wer überprüft denn das auf Richtigkeit alles? Ja, da gibt's wahrscheinlich Leute da, wie das. Ja, was weiß ich? Ich meine, wenn da jetzt drinne steht, Kaiser Wilhelm hatte ein Verhältnis mit der Mark von Bauer Heinrich. Wer sagt denn, dass die Aussage richtig ist? Ja, letzten Endes ist das eine Community. Das heißt, du kannst auch jederzeit sagen, wenn du da was findest, wo du sagst, das stimmt so nicht, dann gehst du zum Beispiel auf Artikel verbessern und da mitmachen. Oder du sagst Kontakt und schreibst darüber was und so Sachen. Das kann man schon machen. Das sieht man auch ab und zu mal. Zum Beispiel jetzt hier, nehmen wir den Kapo-Taster-Artikel, den habe ich hier gerade. Da ist so ein rotes Buch da dran. Okay. Und da steht dann, dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitte ist nicht hinreichend mit Belegen, beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet. Was immer das bei dem Thema Kapotaster, was ein Hilfstool für eine Gitarre ist, auch heißen mag. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf der Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege hinzufügst. Ich weiß nicht, was es da zu belegen gibt. Das Ding schnallst du da drauf und fertig. Also Als Tipp für die Recherche, doch guck doch einfach mal bei Wikipedia nach. Genau. Schauen Sie bei Thomann Musik. How to Kapotaster. Guck mal, da ist ja sogar der gute Kapotaster von Schapp abgebildet. Ja, von Schapp, genau. Das ist der einzig wahre. Genau. Der Rest ist alles so. Tinef. Nicht, dass wir hier Werbung machen. Wir werden nicht dafür bezahlt, aber nein. Sollten hier Musikinteressierte, wir könnten, aber wir werden nicht. Ja, sollten Musikinteressierte zuhören, kauft den von Schupp, Schupp, haben wir früher gesagt. Schupp. Im genau. Oberbergischen hießen die Schupp. Ich will so einen Schupp-Kapotaster haben. Die nächste Frage, die ich mir stelle, ja? Kommt da alles rein bei Wikipedia oder gibt's da auch noch irgendwie so ein Ding? Also könnte man jetzt sagen, der Backhauscast oder der Raucherbalkon ist ein Podcast, Community-Brick. Kann man da jetzt einen Artikel schreiben? Wird das freigeschaltet? Ja, wenn du Glück hast, ja. Aber in der Regel ist so, dass du nicht über dich selber einen Artikel schreiben kannst, soweit ich das weiß. Das heißt, du kannst jetzt nicht hergehen und sagst hier, ich schreibe jetzt mal hier den General Hatti-Artikel und dann schauen wir mal, wie es geht. Das wird in der Regel abgewiesen. Du kannst es natürlich machen, aber ich glaube nicht, dass die das freischalten. Ja, also das ist schon. Ja, aber siehst du, es gibt ja, man kann ja mal schauen, wer wäre denn da mal interessant, wer so alles so ein Wikipedia-Artikel hat. Ja, machen wir nochmal, was weiß ich. Florian Silbereisen. Ja, keine Ahnung, sag mal, ja, der hat bestimmt einen. Also, klar. Also Huxilla hat zum Beispiel eine Wikipedia-Seite. Ja, siehste, aber die haben die nicht selber geschrieben wahrscheinlich. Ne? Nehmen wir doch mal hier den Pritloff. Tim Pritloff hat auch eine eigene, schau, der hat es geschafft. Ja? Der hat aber auch schon einen Preis gewonnen, stimmt hier. Natürlich, ne? So, jetzt gebe ich mal in die Wikipedia ein Hatti. Hast du die schon mal selber gegoogelt, Hatti? Sei ehrlich. Ja, ich glaube, warte mal. Ja. Ich glaube, Hatti, es gibt irgendwie, warte mal, einen Staat oder so in Indien oder so? Also der erste Treffer unter Hatti ist eine bronzezeitliche Landschaft in Anatolien. Ja, irgendwas war es, genau. Nach dem Ende der Bronzezeit wurde der Name für Nordsyrien gebraucht. Na, siehst du mal. Zumindest findet man nicht. Syrien? Ja, in Deutschland nennen wir es liebevoll Niedersachsen. Nordsyrien. So, damit sind die Hörer aus Niedersachsen weg. Herzlich. Dann können wir ganz befreit weitermachen. Oh, hat die Aufnahme gestoppt. Ach nee, doch nicht. Ah, nee. Sehr schön. Achso, ja, danke, Frank. Bitte. Das backhausische Seufzen. Das kennt man schon hier, ne? Ja, ich podcaste ja heute aus dem Exil, weil ich bin ja entführt worden. Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat. Nein. Ja, ich sitze ja immer noch beim Brombeerfalter hinten im Kofferraum. Ach ja, siehst du. Doch, das habe ich mitgekriegt. Ja, ich dachte, gefährlich. Das hätte sich erledigt, nachdem ich jetzt so interveniert habe. Ja, einer, aber mehr haben ja nicht mitgemacht. Jetzt sitze ich hier. Gut. Was denn, um was ging's? Ich habe es nicht mitbekommen. Ach so, das war auf Twitter, war das der... Entschuldigung. Das lassen wir drin. Das kann man rausschneiden, wenn man einen Huster braucht für seinen eigenen Podcast. Kann man den reinschneiden. So. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die ganze Konversation auf die Reihe kriege. Es ging um Folgendes. Der Brombeerfalter, den wir auch als Daniel Bialas kennen, der war in Bayern und hat... Oh, hoffentlich finde ich das jetzt. Was hat er geschrieben? Irgendwie hat er eine Kiste Augustiner mitgenommen und hätte das Backhaus zertifizierte Podcasterbier erworben. Genau. Ab auf dem Heimweg aus Bayern im Kofferraum eine Kiste des von KB Music zertifizierten Podcasterbieres. Ja, darauf hat dann der Flo Wietze geschrieben, hast du auch den KB Music mitgenommen? Den gibt's doch beim Kauf einer Kiste gratis dazu. Und mit Plöppgeräusche, wenn man ihn auf den Bauch drückt. Darauf kam die Antwort, ach so, das ist dieses ständige Klopfen aus dem Kofferraum. Und dann hat sich mein Praktikant zu Wort gemeldet und hat angemerkt, wo haben wir es? Hat angemerkt, Moment, bisschen Blätter, ist schon ein bisschen länger her jetzt. Was war denn das? Der Chef ist entführt worden. Genau, es eilt, der Chef wurde entführt, als Lösegeld wird das Anhören von mindestens 2 Folgen des Brombeerfalters gefordert. Nachweis hier auf Twitter. Ja, und bis jetzt hat sich eigentlich nur der Frank die Mühe gemacht, das auf Twitter. Also, so, bleib ich im Kofferraum, ist okay. Passt. So, Achtung, jetzt kommt der Brüller für die Backhausleuchte. Also, wie ich mir das gerade alles so angehört habe, ich stelle mir das so gerade vor, man bekommt einen Klaus Backhaus mit oder so. Mhm. Vielleicht gibt's ja ein Klaus Backhaus als Gartenzwerg, so stelle ich mir das vor. Ich meine, so, was ich so von den Bildern hier kenne von Google Hangouts, also ist ja nicht böse, also so ein bisschen pummelig ist er, der Klaus, und Gartenzwerge sind ja pummelig, ja, ne? Mit bisschen pummelig ist schon fast ein Kompliment, ich danke. Schön. Ja. Ja, so, wenn's jetzt kompakt. Ich nenne es kompakt und ich bin nicht der Erste, der verhungert, wenn die Zombie-Apokalypse kommt. Ja, und wenn du jetzt wenn du jetzt so eine Kiste Augustiner in Bayern kaufst und kriegst dann halt so, früher gab es immer so ein LKW dazu, wenn du da jetzt so ein Gartenzwerg mit so einem Ebenbild von Klaus bekommst, das wäre doch auch super. Ja. So, und ich habe mir mal nebenbei die Mühe gemacht, habe mal gegoogelt, habe mal eingegeben. Jetzt werden gleich die beiden Backhäuser lachen. Ich weiß es jetzt schon. Ich habe eingegeben, Gartenzwerge selber gestalten. Der erste Treffer, den ich bekomme, ist die moderne Hausfrau. Nein! Nein! Oh, die sind überall. Ja, und was bieten die da an bei Gartenzwerge selber gestalten? Gar nicht, nur Gartenzwerge. Und wenn kannst, du auf die Seite. Kannst du bitte den Link posten? Der fehlt mir in meiner Sammlung noch. Ja, in der modernen Hausfrau-Sammlung. Oh, ja, geil. Ehrlich. Ich hab wirklich, das habe ich wirklich so eingegeben. Ja, yeah, glaube ich schon. Oh, Mann. Oh, super. Ja, die moderne Hausfrau ist auf jeden Fall ein Katalog, der in keinem Haushalt fehlen dürfte, würde ich mal sagen. Ja. Oh, fantastisch. Ah, da ist der Link. Ja, jetzt auch. Ja, das ist der Gartenzwerge selber gestalten. Schön. Ah, jetzt klicke ich mal drauf da. Was ist das als erstes hier? Riesige Auswahl und Toppreise moderne Hausfrau. Ja, ist geil. Zu Ostern kriegst du gleich erstmal ein Rehkitz in Weihnachtskostüm gekleidet unter dem Namen Rehkitz Lena. Bei mir kommt unsere beliebten Produkte Eierwärmer, Hasenbande. Ja, die habe ich auch. 4 Stück für 6,99. 4 Stück. Und das Froschtrio. Hier, das ist doch was für dich, Adi. Frösche. Ja. Oder? Ja, hier, als Tupperdosensucher. Eine Yoga-Frösche. Das Froschtrio. Das ist aber auch hart hier, ne? Solarelfe Tamara. Ja. Ja, also das können wir hier gerne auch auf dem Balkon nochmal wiederholen. Der Katalog der moderne Hausfrau online ist ein Kleinod, wenn man mal richtig lachen will. Ich bin da ganz ehrlich, ich mache das manchmal auch auf der Arbeit mal auf, wenn ich Zeit habe und schaue da mal rein. Ja klar, weil es einfach komisch ist. Ja. Glasschwan Nachtleuchten. Wenn der Fehler rauswirft. Ja, zack. Genau, wenn das SAP wieder Stunden braucht, um irgendwelche Jobs zu verarbeiten, dann kann man da immer mal reingucken. Ehrlich. Ja, aber ihr habt euch auch was bestellt, irgendwie fürs Badezimmer, so Seifen halt. Ja, ich habe bei meiner Sammelbestellerin hier am Ort den Seifenboy bestellt. Sammelbestellerin, das kenne ich früher noch, wenn einer bei Otto oder bei Neckermann bestellt, das gibt's noch, ja, Sammelbesteller? Ja, die ist so Anfang 80, die kennt das noch so. Okay. Und der hatte ich erzählt, dass ich da mit meiner Seife, dass ich nie weiß, wo ich die auf den Waschtisch legen soll. Da hat die gesagt, da hätte sie das hier gesehen in der modernen Hausfrau und sie könnte mir das bestellen. Ja, habe ich gedacht, dann lasse ich die das doch machen. Die hat sich gefreut. Die bestellt das im Internet mit 80 Jahren? Die bestellt das dann im Internet, genau. Okay. Ja. Für das ganze Dorf. Genau. Ja, so war das früher. Und dann schreibt die einem auf WhatsApp, dass das da ist. Und dann. Ja. Und dann gehe ich darüber und hole mir das mit einer Tasse Kaffee in der Hand ab. Schau. Ich habe gedacht, ich wäre weit vorne, dass ich über WhatsApp einen Kasten Bier bestellen kann, aber ich natürlich über WhatsApp bei der modernen Hausfrau bestellen könnte. Also mich würde ja mal interessieren, wenn du jetzt zu ihr sagst, Oma Hanna oder wie sie heißt, bestell mir doch einmal Joy Division Bio Gleitgel und Gina Su Gesäßcreme. Gibt's das auch bei der modernen Hausfrau? Na klar. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Gesäßcreme. Du, dann pack die das in eine Brötchentüte vom Bäcker Kraus, und liefert das völlig anonym. Genau. Alter, hier, Gehstock mit Licht, wie geil ist das denn? Ja. Du kannst dir hier sogar so ein mobiles Elektromobil bestellen für 2.500 Euro. Hier so ein Rolli mit Motor. Sag mal, was ist denn das für eine Internetseite? Das ist die, wie gesagt, moderne Hausfrau, ne? Aber Gesäßcreme ist ja auch für den Arsch. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und was freue ich mich, dass ich hier hingekommen bin. Ja. Moment. So. Jawohl. Aber was es nicht alles gibt, ein Kalkfänger. Mhm. Alter. Das, wie gesagt, das ist ein Kleinod der Haushaltsführung. Wie konnten wir nur jahrelang ohne? Wir wissen es nicht. Ja. Also, wie gesagt, Hanna sei Dank. Nennen wir sie Hanna. Die moderne Hausfrau, da bestellen wir gern alles Mögliche und auch einen Gartenzwerg. La la la la la la la la la. GEMA-freie Musik ist schwer zu bekommen. Ja. Vor allem in guter Qualität. Aber das dürft ihr euch gerne rausschneiden. Aber wenn ich mir die Küchenhelfer angucke, die sind da gar nicht doof, was sie da haben. So ein Spritzschutz für den Herd, weil jeder kennt das. Machst schön das Fett in der Pfanne heiß. Ja, mach mal weiter. Ja. Schön auf den Herd gespritzt, das haben die Fliegen gemacht. Genau. Ja, genau. Nein, aber da wird da so ein Sichtschutz in die Pfanne aufgebaut. Ja. Finde ich super. La la la. La la la. Was sag mal, Bestellnummer. Ja, was ist denn eine Mikrowellenbürste? Ich schick mal per WhatsApp die Bestellnummer. Also so macht man das hier. Schnipselassistent, Abgießhilfe. Ein Geleenetz. Korkenretter gibt's auch, wenn der Korken mal korkt. Gibt bestimmt auch einen Eiertrenner, bin ich mir ganz sicher. Eieiei, das ist ja brandaktuell. Oh, brandaktuell. Ja, ganz wichtig, das Nudelsieb halbe Portion. Zum Abnehmen oder was? Also, hab ich nie verstanden, warum an Nudelpackungen neuerdings so Kleber dran sind zum Wiederverschließen. Das ist also für unsere Familie völlig unsinnig. Kocht denn nur halbe Tüten? Ja, ich bräuchte mehr die Option, füll dich bitte von selber nach. Genau. Da könnte man drüber reden. Nein, also ich weiß, es gibt auch viele Single-Haushalte, wo nur 20 Nudeln gekocht werden, abgezählt und dann kleines Tomätchen dabei. Dafür sind die. Passt schon. Ja. Ja, aber ist ja, ich meine, wir haben jetzt Ostern. Ist es zu Ostern nicht so, dass man da, isst man da wirklich mehr Eier als sonst? Ich habe kein einziges Ei gegessen. Dies Ostern. Okay. Ich bin ja Laktose, Gluten geschädigt. Darf ich gar keine Eier essen? Gibt's laktosefreie Eier? Ja, gibt's bestimmt auch schon mittlerweile. Das war doch das mit dem Veganer. Warum Veganer kein Hühnchen essen? Ja, wieso? Ja, weil da Ei drin ist. Ja. Mann. Ja, aber. Das war jetzt aber schon die vierte Wiederverwertung von dem Witz. Ich hab kein einziges Ei gegessen. Ich auch nicht. Also, ich meine, ich hab auch keins ausgepustet oder geblasen. In Ei ist keine Laktose. Ja, wollte gerade sagen. Aber also. Gluten. Weiß ich nicht. Bin da völlig überfragt. Ja. Lass es dir gesagt sein. Gluten? Das ist auch ein Ding. Gluten. Hat nichts mit dem alten Jutebeutel zu tun, aber ja. Kommt da Gluten rein, wenn man die Hühner mit Weizenprodukten füttert? Das, wie genau der Ablauf ist, wie das funktioniert, weiß ich nicht. Genau. Auf jeden Fall steht auf. Ich habe ja drei Listen hier. Ne? Ja. Also pass auf. Essen ist gar nicht so einfach, wenn man so ein Allergiker-Sack ist wie ich. Ne? Also ich habe eine Liste wegen Gluten, ich habe eine wegen Laktose und dann habe ich eine wegen der Gicht, das nennt sich. Wie heißt das? Purin, genau. So, und jetzt habe ich mal Folgendes gemacht. Ich bin ja ITler. Ich habe das jetzt mal alles in eine Datenbank geschmissen. In eine Excel-Tabelle. Nee, ich habe das auf SAP gemacht. Ich habe ja ein SAP-System zur Verfügung. Ich kann das ja professionell machen. Und habe das dann mal mir die Schnittmenge mal rausgelassen, was ich denn jetzt essen darf. Der hundertprozentige Treffer ist Pommes mit Ketchup. Siste. Ja. Herz, was willst du mehr? Pommes mit Ketchup, okay. Pommes ist kein Fleisch. Ist Kartoffel. Keine Pyrene. Ketchup ist Tomate mit Zucker eigentlich und Branntweinessig. Laktose auch nicht. Ja, genau. Das ist die kurze Zusammenfassung. Also, wenn mich mal jemand einladen mag zum Essen, Pommes mit Ketchup, hundertprozentiger Treffer. Hier kommt die Einladung. Ja, das war klar, Frank. Wisst ihr, was gerade total geil ist? Was denn? Ich sitze hier, gucke aus meinem Bürofenster, ich sitze im Dunkeln, man kann mich jetzt ganz schlecht sehen, aber draußen vor der Tür, ich habe da so einen Hof-Geocache, der hängt da und das war früher ein ganz normaler Geocache, bist hingekommen, hast Dose aufgemacht, fertig. Jetzt hängt da ein Haus und du musst 6 Schlösser öffnen. In der Regel dauert das eine Dreiviertelstunde. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Dreiviertelstunde einen vor der Tür sitzen, der gleich wahrscheinlich völlig ausrasten wird, weil er die Rätsel nicht lösen kann. Gehst du auch nicht helfen, oder? Schaust du schön und lachst von innen, oder? Ich bin jetzt hier am Podcast. Ich bin jetzt hier am Podcast und am Aufnehmen. Aber ich habe gerade festgestellt. Ja. Gerade festgestellt, dass mein Bier alle ist. Und deshalb würde ich gerne mal eine kleine Pause einwerfen und ich bin vorbereitet. Das ist gut. Oh, super. Jetzt. Weil ich habe gerade festgestellt, dass meine Blase voll ist. Mann. Und wir haben es ja lange nicht gemacht in den letzten Folgen, aber ich würde jetzt mal auf unsere YouTube-Playliste, die keiner außer wir hört, einen Titel draufpacken. Bitte. Wenn euch das genehm ist. Ja, sicher. Die Dame heißt Juicy Newton und das Lied heißt Angel of Morning. Okay, hau mal einen Link unten in den Chat, vielleicht kann man, bis wir wieder da sind, kurz reinhören auch hier schon. Das kennst du. Just call me Angel of the Morning. Ach du, das hatte ich verdrängt jetzt. Ja. Just call me Mach mal so. Angel of the Morning, baby. Ja, das ist GEMA-frei, wenn du das so singst, das passt. Ja, weiß ich. In diesem Sinne, was ich singe, ist alles GEMA-frei. Ja. Einer geht Bier holen, einer geht aufs Klo und Frank putzt dir. Und Frank spielt Gitarre derweil. Yo, 5 Minuten bin ich wieder da. Servus. Hallo Gérard. Einen wunderschönen guten Abend. Ach, guten Abend. Ich bin schon so gewohnt. Abend. Wir haben guten Nachmittag, ne? Ich wusste gar nicht, dass Juicy Newton so gut Gitarre spielen kann. Ich habe aber, ich sitze ja hier schon 2-3 Minuten. Ich habe zwischendurch so ein bisschen Angst gehabt, dass du Atemprobleme und Atemaussetzer kriegst. Du atmest sehr schwer beim Gitarre spielen. Scheiß Headset. Scheiß Headset. Ja, sorry. Geht schon weiter? Ja. Ich atme so schwer, sagt er, hat die beim Gitarre spielen. Ist ich sitz, ja auch kein, ist ja auch klar, ne? Ich sitze hier schon 2 Minuten und hab gedacht, der hat Atemaussetzer und atmet hat immer. Das ist so anstrengend. Das ist normal. Ja, dann schneidest das halt auch raus. Nö. So, ich hab aufgerüstet. Oh. Ja, wir haben auch auf Brüssel, Klaus, wir haben den zweiten Gartenzwerg für dich dazu geholt, den Gérard. Das ist gut. Wir machen jetzt ein Gitter-Battle hier auf dem Balkon. I walk to Massachusetts. Okay. Ich gebe mich geschlagen. So. Massachusetts. Vom Schlagzeuger geschlagen. Oh, aua. Aua, aua, aua. Massachusetts ist langsamer, Gérard. Das war jetzt zu schnell. Ja, ich kann nicht langsam. Ich kann nur schnell. Achso, ich habe gerade extra für die Podcast-Kollegen nochmal gehustet. Das kann man sich auch rausschneiden. Kein Problem. Ja, warte, ich setze eine Kapitelmarke dazu. Ja, mach mal. Ui, da war sie schon. Oh, jetzt kriege ich Schmacht. Oh, Entschuldigung. Ich bin zwar allein daheim, aber ich traue mich nicht, eine Zigarette anzuzünden in diesem Haus. Es könnte einer riechen. Ja, die Gehirnwäsche, die ist da. Mach ich kann auch noch eine Marke setzen. Ja. Oh, da ist das Zippo. Oh. Was hast du angezündet? Eine Kerze, oder? Was anderes zündest du doch nicht mehr an. Da ist überhaupt kein Benzin mehr drin in dem Zippo. Das liegt aus nostalgischen Gründen in dem Gouloirs Blond Aschenbecher und langweilt sich. Das war die Premium-Kapitelmarke. Ja, wir waren ja große Raucher vor dem Herrn eine Zeit lang. Ich sag nur eine Stange Benson & Hedges an einem Abend mit einer Flasche Jack Daniels. Ja, was? Aber ja, das erzählen wir in einem anderen Podcast. Mit wie vielen Leuten? Ja, yeah, super schwellig. Zwei. Eine Stange, warte mal, eine Stange. Ja. Es sind 20 eine Stange. Päckchen. 220 Zigaretten, falls du das nachrechnen möchtest. Alter. In was für einem Zeitrahmen? Oh. 8 Stunden? Weiß 6? Ich nicht. Ja, dann ist ja nicht allzu schlimm. Ich weiß Stunden, nicht. Ich hab nach dem dritten Glas aufgehört zu schauen, wie schwer ich das ist. Ich überleg gerade, kann man durchs Arschloch rauchen? Also, Nein, es gibt aber Arschlöcher, die rauchen. Ja, das stimmt. Ich habe gerade überlegt, wo ich die Dinge alle hingesteckt hatte. Warte mal, 2 Ohren, 2 Nasen, Mund, Arsch und, ihr seid Männer, ne? Also, ja. Guck mal kurz nach, warte. Ja. Ja. Wo hast du es geschaut? Im Personalausweis, oder? Genau. Ja, genau. Ich habe kurz auf meinen Perso geguckt. Glück gehabt. Immer noch kein E. Oh, scheiße, ich habe keine Kamera hier. Jetzt kniet er vor dem Auto meiner Frau und kriegt die Kisten nicht auf. Ich lache mich tot. Gérard, ich habe gerade einen Geocacher hier vor der Tür stehen. Du kennst ja meinen Geocache jetzt von Fotos. Also. Er ist wahrscheinlich gerade dabei, es nicht zu schaffen. Er fotografiert. Vielleicht ist es auch ein Pole, der einfach nur ein Auto klauen will. Ja. Ich würde mal beobachten. Wenn er wegfährt mit dem Auto, musst du was machen. Ja, genau. Ja, meine Frau ist in der Küche, die beaufsichtigt das. Sie sagt, du kannst ja mal rausgehen. Meine Frau war das Erste, die den Cash gelöst hat. Nee, soll ich alleine machen. Oh, was freue ich mich. In 2 Stunden tritt Yvonne Katterfeld auf. Oh, bin ich froh. Super. Oh ja. Yippie-yay, Schweine. Ich die Wolken weiter. Was, yippie-yay, Schweine? Und Gérard kennt das. Das war so klar. Geil. Das war so geil. Was, also, wie soll ich das jetzt verstehen? Yvonne Katterfeld featuring Bruce Willis nachher, ja? Genau, yippie-yay, Schweinebacke. Ich wüsste jetzt, ich muss ehrlich sein, ohne Google wüsste ich jetzt kein Lied zu sagen von Yvonne Katterfeld. Das wird mir tatsächlich schwer fallen. Frag nicht Google, frag Gérard. Genau. Ja, ich tippe mal hier auf Gérard seinem Bauch Katterfeld ein. Für dich schiebe ich die Wolken weiter, genau. Aha. Sonst siehst du den Sternenhimmel nicht. Das stimmt. Ich werde es aussprechen, verfluche ich mich schon, da ich es eigentlich kenne. Was? Ich sehe den Sternenhimmel, habe ich da gehört. Ja, das ist was nicht. Anderes. Nein, also nicht, siehst nicht. Du den Sternenhimmel nicht? Das war Hubert K. Das war der. Nein, das ist Sternenhimmel. Ja, Himmel. Tut mir leid, ich habe zur Verwirrung beigetragen. Ja. Ich bin still. Also Hatti, dann wünschen wir dir alles Gute. Es war schön, dich kennengelernt zu haben. Und ja, schöne Grüße an Yvonne Katterfeld. Mhm. Sie heißt Katterfeld oder nennt sie sich schon Katterfield? Katterfield. Yeah. I'm the Yvonne Katterfield. Produziert von Dieter Bohlen. Copperfield heißt der doch, ne? Copperfield, ja. Genau. Yvonne Copperfield. Ja, das ist dieses Ding hier. Hey, das Auto muss da weg. Ja, sehr gerne, aber ich heiße nicht Copperfield. Genau. Nimmst einfach den Rumänen, dann geht das auch. Genau. Der kann das. Der kann das. Der erstmal in der Tür ist. No. Gut. So. Habt ihr Ostern alle gut rumgekriegt? Oder Girard ist noch mittendrin, oder? Ja, die sitzen alle unten im Wohnzimmer. Ich habe immer verkrochen. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Das geht schon seit 10:30. Ich habe keine Lust mehr. Nee, du hast ja auch wichtige Termine hier. Du musst arbeiten. Kannst du den nicht mal raufholen, dass sie mal alle guten Tag sagen? Oh, nee. Bitte ja, bitte ja. Unbedingt. Unbedingt. Wäre ein Spaß, ich glaube, Girard wird sich freuen. Ja. Mann, was freue ich mir, ein Loch in den Bauch. Nee, also ich bin ja nicht so der allgemein feiern. Also wie das also. Was? Du bist nicht so der Osterhase? Nein. Nee. Karfreitag, musste ich erstmal googeln, warum Karfreitag heißt, warum das so ist. Gut. Und das war da mit dem Kreuzigen, ne? Mhm. So war das doch. Mhm. Größtenteils. Ist noch mehr passiert? Ja, das von 9 bis Mittag ist gekreuzigt worden. Danach ging es dann weiter. Danach ging es ins Bierzelt. Ja, genau. Ja, wir hatten ja, und wie war das auf Twitter? Jesus hätte auch getanzt, wenn er nicht so mit dem Kreuz gehabt hätte. Ja, Jesus hätte getanzt an Karfreitag, wenn er nicht gerade beschäftigt gewesen wäre. Ja. Ja. Das war das Statement zum Thema Tanzverbot. Genau. Ja, aber Klaus, dann kannst du ja, wir hatten es ja vorhin, bevor Girard, dann kannst du jetzt den Wikipedia-Artikel dazu weitermachen. Das steht da bestimmt nicht drin. Was, mit Karfreitag Wikipedia mit dem, oder was? Ja, mit dem Bierzelt und so. Ja, da kannst du mal sehen. Das kannst du ja mal, das ist die die Wikipedia weiß auch nicht alles. Ne? Ich war halt dabei. In welchem Film war das? Mit der Kreuzung, jeder nur ein Kreuz. Dritte Reihe, jeder nur ein Kreuz. Ja, genau, jeder nur ein Kreuz. Das ist nicht mein Kreuz, wirklich nicht. Ist in Bayern per Gesetz verboten, das öffentlich aufzuführen an Karfreitag. Hm? An Karfreitag. Das war der erste Film, den wir im Religionsunterricht gesehen haben. Ja, an Karfreitag. Das ist eine verhohene Piepelung des gesetzlichen Feiertages. In Teilen von England ist der Film immer noch verboten. Ja, siehste. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe ja nun wirklich ewig lange als Disc-Jockey gearbeitet und Hast du das? Ja, aber was das Tanzverbot betroffen hat oder so, das war halt Karfreitag und wir haben dann vorher immer so leise Musik laufen lassen und dann standen immer schon alle auf der Tanzfläche und um 0 Uhr, also sprich zu Kar-Samstag, wenn man das so nennen kann, dann haben wir Musik angemacht. Wir haben das wirklich gesagt in der Disco, so Freitag ist Freitag und 0 Uhr ist dann ja Samstag. Und aber viele haben das halt auch so ausgelegt, die halt einfach gesagt haben, so, das Wochenende, dieser Freitag wird keine Musik gespielt, aber ab 0 Uhr war in meinen Diskotheken immer Musik. Mhm. Ja, also wir haben ja in München immer Donnerstag Session im Hideout und da habe ich dann immer nach 20 Uhr ein stilles Wasser bestellt, weil ich wollte nicht zu laut sein. Oh, der tut weh. Oh, der kam flach. Jo. Ich habe das ja vorhin in meinem Podcast gesagt, immer mit dem Kölsch. Das trinkt man doch aus Gläsern, oder? Ja, du hast das vorhin schon mal in deinem Podcast, also ich habe den vorhin gehört. Also ich habe Kölsch bis jetzt eigentlich immer meist aus Flaschen und aus Gläsern, nur wenn du zufällig in irgendeinem Glas Biergeschäft bist. Ach so, weil ich dachte, also ich weiß, ich keine Ahnung, ich dachte, das schmeckt halt nur, schmeckt das überhaupt? Also. Doch, also jetzt muss ich mal doch eine Lanze brechen für, also Wir hatten halt jetzt letzte Mal ein bisschen Pech, aber der Gerard und ich, wir haben ja schon ein bisschen vorgeglüht mit ein paar Flaschen Frühkölsch, die waren eigentlich ganz nett, oder? Gerard? Die waren ganz nett. Ja, es geht eigentlich im Prinzip nur um dieses Peterskölsch, wo wir irgendwie nicht so richtig warm geworden sind mit. Nee, das war das Bier aber vorher schon und ja. Deshalb, naja. Ach, du meinst, wir hätten erst das Billige und dann das, nee, man macht das doch umgekehrt. Normalerweise trinkst du erst. Nee, die hätten das Peterskölsch mal durchgängig kühlen sollen, anstatt es warm zu stellen. Ja, ja. Also sagen wir mal so, wir haben eigentlich gut mit Frühkölsch angefangen, haben dann so eine kleine Schwächephase mit Peterskölsch gehabt und das Finale war bei dir mit dem Augustiner, war eigentlich voll okay. Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich, früher hat man ja Bacardi Cola getrunken aus diesen Gläsern. Kennt ihr das noch? Mhm. Bacardi Cola aus, was, ja, aus. Nicht aus Kölschgläsern. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Die sehen ja so ähnlich aus. Die handelsübliche Kölschstange heißt das ja, ne? Daher kommt ja auch der Ausdruck, kannst du mir mal die Stange halten? Ist oh Mann. Oh, Entschuldigung, ja, ja. Es okay. Ist. Der war hart. Der ist, war hart. Hart war auch. 0,25. Dann hole ich doch nochmal die Gitarre vom Ständer. Ja. Hol mal die Gitarre vom Ständer. Der Schwamm drüber, Blues. Jesus ging nicht übers Wasser, denn er schwamm drüber. So, jetzt 0,25 Kölschglas, oder? Ist das 0,25? Ist das nicht 0,2? Ja, ich weiß nicht. Ehrlich? Also ich glaube, das ist 0,2 halt nur, das sieht so größer aus, weil das halt so länglich gezogen ist. Ich frage mal nach hier bei der Gerard. Jo, Kölschgläser. Ist geklärt, wann deine Mutter Geburtstag feiert? Ja, am 30. Entschuldigung. Oh, aua. Schnippschnapp. Nein, noch eine Kapitelmarke. Oh, aber ehrlich? Muss ich wieder so ein Plöpp einspielen an der Stelle. Oh, Plöpp. No. Nein, das war nicht böse. Gerard weiß warum. Gerard hat zwar schon. So, hier, beim Real gibt es Frühkölschgläser, 6 Stück, 0,2 ist die amtliche geeichte. Alles zu klein. Kapitelmarke. Also, habe ich das richtig verstanden, Gerard? Wir können das nicht verwirklichen. Ja, genau. Leider nicht. So, den Frank kann ich ja auch nicht bekehren, der hat auch irgendeine Fete am 30., ne? Jo. Ja, Mann. Auch ähnlicher Verwandtschaftsgrad. Du bist, also, ach, du feierst du mit Gerard seiner Mutter? Nee, aber mit meinem Vater, genau. Oh Mann. Ja, ihr könntet die Feiern doch zusammenlegen. Das wäre eine sehr interessante Geschichte eigentlich. Ach so, ja, cool. Original runter und. Ja, und Klaus, du musst das Rad aber noch weiterspinnen. Dann weiß man auch, warum ich Gerard gerade so unsittlich beschimpft habe. Das muss dann auch nach München verlegt werden. Also, wenn Gerard sein Fest mit seiner Mama zusammen mit meinem Papa irgendwie zusammenlegen kann, da würde ich das Konzert in München für absagen. Dann komme ich ja eh wieder nach Hause, verdammt. So, dann ist da liegt die Latte. Warte mal, die haben beide ein Wohnmobil. Jetzt hilf mir mal, die Latte von deinem Vater liegt bei der Mutter von Gerard. Ja, das hast du gesagt, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe so hineininterpretiert. Ich habe so verstanden. Ja, irgendwann lag die da mal, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Ja. Oh Gott. Was, die Latte? Nee. Nee, Moment, Gerard, jetzt komm noch mal rein, überleg noch mal. Das hast du jetzt aber auch so verstanden, ne, Klaus? Ja. Obwohl aufgrund der tatsächlich stattgefundenen Übereinstimmung in vielen Dingen. Man weiß es ja nicht genau. Das war ja kurz nach dem Krieg. Da. Jetzt muss ich ja ernsthaft überlegen, wann ist denn der Klaus Backhaus am 30.04. in München? Wie wann ich da bin? Ich wohne da, ich bin immer da. Nein, ich überlege ja ernsthaft, ob ich als Kabeltrommelträger, ob ich zum Konzert komme. Ich überlege ja ernsthaft. Ja, warte mal, ich schau mal in den Ablauf. Wir haben da so ein Stageplan gekriegt. Wir müssen da sein, um so ein Google-Docs-Dokument. Nee. Nee, ist offizielle Mail mit MAN. dabei. Von der PR-Abteilung. 16 Uhr ist Aufschlag beim Frühlingsfest in Musach befohlen. Wie weit ist das vom Bahnhof weg in München? Bahnhof, da setzt du dich, wenn du rausgehst, setzt du dich in die, entweder in die U, was ist das? Lass mich nicht lügen, U4, die fährt nach Musach, oder du setzt dich in die Tram 21, die fährt auch nach Musach. Die fahren ja, meistens eigentlich nicht, aber das so sehe ich auf Twitter. Ja, aber du doch, das ist, doch, das ist innerhalb München. Ach, das geht. U-Bahn und Tram fahren sehr gut in München. Es hält immer nur an dieser komischen S-Bahn. Wirst du abgeholt von zu Hause? Abgeholt von zu Hause? Wieso? Oder bist du, du kraftst, ich überlege ernsthaft, ob ich da hinkomme und wir würden uns zeitgleich am Bahnhof treffen, würden uns innig in die Arme fallen, würden kurz auf dem Bahnsteig 3 mit dem Augustin anstoßen und dann würden wir in die U4 oder in die Tram 0815 steigen und nach Dings reiten, nach Musach. Musach, ist ganz einfach. Musach. Oder wirst du abgeholt und fährst direkt Musach? Ich fahre mit der S-Bahn nach Musach. Siehst du. Genau. Dann gucke ich einfach mal, ob das zeitlich hier drin ist. Dann würde ich das so machen, dass ich also mit meinem ICE dann in München ankommen würde, wenn du dann auch mit der S-Bahn da ankommst und wir würden gemeinsam auf dieses Konzert fahren, wenn du das möchtest. Ja, machen wir. Ja, also wie gesagt, also so weit sind wir schon. Ich würde einen Schlüpper und ein Handtuch mitbringen. Ich müsste dann für die Nacht nur übernachten irgendwo und nächsten Tag dann irgendwie wieder zum Bahnhof kommen und nach Hause fahren. Ja, also ich werde bei meinem Bassisten übernachten, beim Holger. Ach so. Und ich habe beim Holger mittlerweile ein eigenes Zimmer. Ah. Hatte ich beim Backhaus-Caster auch. Genau. Das Gästezimmer ist für mich reserviert. Und die haben aber auch eine schöne Couch. Und dann, wenn du das jetzt ernst meinst, dann würde ich den Holger fragen, ob du auf der Couch pennen kannst dann da. Ja, ich kläre, also bis Mitte, Ende der Woche habe ich das geklärt. Ja, okay. Dann frage ich nach und dann machen wir das so, weil am Montag ist ja frei, da ist ja hier Tag der Arbeit, oder? Richtig. 1. Mai ist frei, genau. Mhm. Und dann wären wir auch in Schlagdistanz zum Hauptbahnhof, dann kann ich dich da auch zum Zug bringen wieder. Ja, gut, das kriegen wir hin. Alles klar, ich gucke mal, vor allem, ich muss ja mal gucken, was kostet die Dampfmaschine? Ja, was kostet denn die? Das müsst ihr gucken. Richtig, ja. Genau. Wie gesagt, dann, aber ich werde schon mal vorsichtshalber nachfragen, ob da noch ein Plätzchen für dich wäre, ob das machbar ist. Ja, ich wollte ja mit Gérard eigentlich so kommen, aber Gérard feiert ja mit deinem Vater zusammen Geburtstag. und Gérards Mutter fährt mit dem Wohnmobil nach München, so war es. Genau. Oh, ich habe gerade vor die Tür geguckt, der hängt da ja immer noch an den Cash. Ja, der tut sich ein bisschen schwer mit dem Kurzschließen von dem Auto. Alter, ist ein Fiesta, geht ganz einfach. Frag den Kai. Der wartet auf den Abschleppwagen. Ach nee, Kai fährt ja jetzt Mocker. Genau, der hat ja umgesattelt von Ford auf Opel. Ja. Ah. Ich sehe schon, dir wird jetzt der Kai angebohrt, dass er ein gescheites Mikrofon anschließt. Nö, alles gut. Also wenn ich das verstanden habe, ist er joggen mit seinem Mac und AirPods. Oder nö. Ah, ich habe bei Opel gelernt. Ach, interessant. Mein Vater auch, aber Kai schreibt. Kai schreibt, ich kam von Opel, hab bei Opel gelernt. Sieh mal. Wisst ihr, mein Vater auch in den 60er Jahren, da gab's noch sowas wie hießen die? Opel Blitz gab's den ja, ne? Den gab's, ne? Opel Blitz? Genau, Opel Rekord. Kann schon sein. Opel Blitz, glaube ich. Gab's auch, Kapitän, genau. Opel Kapitän und Opel Blitz und Captain, mein Captain. Captain. Jawohl, Herr Kapitän. Siehst du, dann kriegen wir auch die Kurve vom Bacardi Cola jetzt zum Captain Morgan, weil da ist Gerard Outfit, ne? Oh, ich krieg gerade Durst, ich glaube, ich muss mal runtergucken, ich glaube, ich habe noch ein Fläschchen. Captain auf der Brücke. Oh. Nee, was macht die Lenzpumpe? Aber Gerard, also Ostern muss doch eigentlich für dich sein wie Weihnachten, Silvester und alles zusammen. Das ist doch das Fest, kennst du diese kleinen Eierlikörfässchen? Eierlikör, die schmecken aber nicht. Die Schokoladendinger meinst du jetzt mit Eierlikör? Ja. Oh, nee. Ne? Na klar. Ja, das ist nicht so ganz mein Fall. Ja, nun komm. Ich mag diesen gekauften Eierlikör, nicht egal von welcher Marke. Ja! Ich aber auch nicht. Ich mag gern Girard-Eierlikör, aber alle. Aber zumindest ist ja so, der Girard oder seine Frau wird ja auch Eier auspusten müssen für das Kind, oder? Nee, die haben wir bei Amazon bestellt. Schade. Ich wollte gerade fragen, wie ob gut du dich. Was ist das denn? Ich habe so einen Tipp bekommen. Ich wollte gerade fragen, da hast du wenigstens Rohmaterial, um Eierlikör zu machen. Genau. Aber gut. Dann, aber, nee, aber das heißt dann. Das funktioniert ja nicht mit dem Rohmaterial. Du darfst ja nur, du darfst das Eigelb benutzen. Also willst du ja mit dem Auspusten nichts. Du kriegst ja, da musst du von der modernen Hausfrau den Eitrenner noch kaufen. Vorher. Ja, das ist natürlich Sache, die ich unbedingt brauche, einen Eitrenner. Da muss ich unbedingt Geld für ausgeben. Kannst natürlich auch versuchen, das Ei normal aufzuschlagen und dann wieder zusammenzukleben und dem Kind mitzugeben. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich dachte, so ein Eitrenner wäre immer beim Ei mit dabei, wenn man das kauft. Für motorisch einigermaßen Begabte ja. wenn Regen weiß ist, ist das Schnee, ne? Wenn Regen weiß ist, ist das Schnee, das stimmt. Scheiße, es fing an zu schneien. Oder Fallout, das ist, weiß ich nicht, das, aber ich habe nichts gehört. Ich will doch gleich zu Yvonne und wenn ich das durch den Schneesturm machen muss. Ach, Yvonne sieht im Schnee bestimmt auch wunderschön aus. Aber jetzt mal ehrlich, wozu brauche ich denn einen Eiertrenner? Bei Yvonne? Das kann ich dir nicht beantworten. Die Frage also, überfordert mich im Moment. Oh Mann, oh Mann, oh Hilfe. Mann. Mit dem Eiertrenner bei Yvonne Cutterfeld. Danke für den Folgentitel. Haben wir das auch schon geschafft. Das ist ja wunderbar. Wahldamm lässt er. Der Eiertrenner bei der modernen Hausfrau heißt übrigens Rotznase. Oh, so schöner Name. Ich habe mal einen Link gepostet, falls es jemand interessieren sollte. Ach, das ist ganz ekelhaft. Dieser Eitrenner ist nicht nur sehr amüsant, sondern auch echt praktisch. Einfach das Ei aufschlagen, in den Kopf geben und dann zusehen, wie das Ei klar durch die Nasenlöcher ausgegossen wird. Das Eigelb bleibt im Kopf zurück. Spülmaschinen geeignet, Material Keramik, Größe 9x9x8 cm, nur 7,99 €. Ist das geil? Ja, vor allem, die haben auch noch ein Foto drin, wie das Eiweiß aus der Nase rausläuft. Das ist super. Oh, Himmels Willen. Wie denkt sich denn sowas aus? Das sieht so klasse aus, wie so ein Dreijähriger ja, mit Schnuppen. Ja, super. Oh, verdammt. Oh, nee. Sofort lieferbar. Ja, ja. Wir geben hier auch für die Interessierten die Bestellnummer schnell durch. Das ist die 6366.708.421 für 7,99 €. Seid ihr dabei? Nur noch fünf Stück auf Lager. Fragen Sie Ihre Sammelbestellerin am Ort. Ja. Gibt's Affiliate-Links für die moderne Hausfrau? Wenn Sie hier bestellen. Ich befürchte, der Kai tippt sich gerade die Finger wund. Ja, ist auch so. Unterstützen Sie die Podcast-Community. So, was schreibt er? Also der Kai schreibt, unten gibt es auch was? Weihwasserbehälter? Oh, jetzt wird's interessant. Oh, der Rikscha-André. Kommt mit ganzer Familie hier angerauscht. Was denn? Da ist ja eh. Ja. Ja, ach, da kann der Kai seine Kopfhörer auch aufmachen. Komm. Jetzt ist eh wurscht. Jetzt ist eh wurscht. Kann das auch von Nick mal zeigen, was das kann. Ja, hier wird gerade gesaugt. Ah, oh. Ja. Zeitpunkt. Ja, das ist geil. Wir reden hier über Eier und da kommt einer rein und sagt, hier wird gerade gesaugt. Ist mal ehrlich. Leute. Ist doch. Ja, Gott. Oh Rotte, Rotte, Rotte. Wie ist das ja? Ich brauche meine Tropfen. Warte, Doppelhaar? Ey, ey, sag mal, du hast da Schnodder an der Nase. Saug das mal weg. Gut. Was macht ihr denn da? Wir nehmen einen Podcast auf. Ich weiß nicht, was ihr macht. Umzugskartons packen. Oh, geht in die Fremde? Australien? Wir ziehen innerhalb Hamburgs um. Ach so. Ich dachte Australien, Neuseeland, Afghanistan. Ja. Nee, leider nicht. Wo es einen hintreibt. So, ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, die ganzen Mikrofone neu zu justieren. Hat einer was für die Playlist? Ich müsste mir nämlich jetzt mal ein Bier holen gehen. Aha. Ich bin wieder weg, weil ich hier die ganze Zeit Kartonstapel und so. Ich höre aber zu. Ja, und okay. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mich ansprechen, dann kann ich mich reinklinken. Ja. Aber ansonsten bin ich wieder weg. Ja. Andi, denk dran, wir haben von Tetris gelernt, wenn man zu doll stapelt, ist alles weg anschließend. Ach so, das kann nicht passieren. Okay. Viel Spaß noch. Und Dankeschön. Schön Quatsch erzählen, ne, dass ich auch was zu lachen habe. Wir geben uns Mühe. Okay. Was sollen wir machen? Quatsch. So, jetzt such doch mal bitte ein Lied von Yvonne Katterfeld auf YouTube. Ja, das für dich schiebe ich die Wolken weiter. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das auf die Playlist und sehen uns hier in guten 5 Minuten wieder und schauen mal, wer da noch alles mitreden möchte an der Stelle. Wir wollten eigentlich über Ostern reden, aber vielleicht kommen wir noch dazu. Wer weiß. Ja, mal schauen. Bis gleich. Als ob das jemals geklappt hätte, über ein Thema zu sprechen, was man eigentlich von Anfang an vorhatte. Das wäre doch neu. Also ich gehe mit dem Klaus ja konform. Ich würde mir jetzt auch gerne ein Bier holen. Nur weiß ich nicht, wie meine Familie, die im Wohnzimmer sitzt, finde, wenn ich jetzt um 2:30 nachmittags runter ins Wohnzimmer stiefel und mir einfach 2 Flaschen Bier mit hochhole. Du musst nur die Tür leise zumachen. In dem, ja, die sitzen Zimmer, aber alle vor dem Kühlschrank. Ach so. Ich hab doch einen im Esszimmer, da sitzen die doch alle. Oh nö. Das ist ja gemein. Oh, ich muss gleich aufs Klo, muss mich noch umziehen, sagt meine Frau, und dann geht's zu Yvonne. Na, geht ihr da echt hin, oder was? Ja, das ist hier gibt's in Niedersachsen gibt's den Radiosender Radio FFN. Mhm. Und die machen immer zu Ostern das Gelbe vom Ei. Ach ja, genau, hast du im Podcast erzählt, genau. Da kannst du dir irgendwie Musikwünsche, bla bla bla machen, und Ostermontag ist halt wohl irgendwo in Niedersachsen immer so eine Abschlussfete. Und da ist jetzt halt ist halt die Abschlussrede hier im Nachbarort mit erwarteten 8000 Leute. Ui. Da kommt Discjockey und da kommt hier Morgenman Frankie, so heißt der bei FFN da. Mhm. Also die Niedersachsen werden ihn kennen, und und als Special Guest da um 16 Uhr zu Primetime kommt Yvonne Katterfeld. Ja, die hat's jetzt schon geschafft. Also ich sag mal, also manche hier sowas wie Gunter Gabriel oder Rex Gildo, die treten im Baumarkt auf oder so, oder im Möbelmarkt. Ja, bei so was Ähnlichem habe ich den Andy Borg mal abgemischt. Oh, da hatte er eine ganz finstere Phase. Das war Andy Borg, ja. Was hatte der denn? Hatte der einen Hit? Wenn die Musik, die ich alle abgemischt habe, da darfst du mich nach nichts fragen. Das müsste da kein Mikro haben, wenn er sagt, Mensch, Andy Borg kenne ich. Das war echt nur für Geld. Das war Andy echt Borg. Nur für Geld, ja. Adios, Amor. Ach, hier. Ja, ja, genau. Die Fischer von San Johann. Die Fischer von San Johann. Ja, das kennt man doch. Mensch. Ja, dann drücke ich dem so ein so ein Shure SM58, also Standard Gesangsmikrofon in der Hand, sagt, da will er nicht. Er wird nur durch ein Sennheiser Mikrofon singen. Ja. Vielen Dank, Herr Borg. Ehrlich? Singen Sie mal. Ja, genau. Dann singen Sie mal. Also der hatte richtig Panik davor, dass irgendein Foto entsteht, wo er mit einem Shure-Mikrofon in der Hand abgelichtet wird. Dann hätte er Ärger gekriegt mit seinem Vertragspartner Sennheiser. Ja, dann hat er sich das Mikrofon noch bringen lassen, in Gold. Ja, aber mal ganz ehrlich, wenn er wirklich so ein, ich sag mal, wie heißt es, wie heißen die Leute, diese, wenn er einen Sponsor hat, der möchte, dass er halt mit dem Mikrofon des Sponsors singt, ja, dann muss er ihm dann halt so ein Mikro machen oder so. Also ich kenne das halt so. Also ich meine, ich habe auch, genau, ich habe früher halt auch diverse, ich habe nicht nur in Diskotheken gearbeitet, ich habe also auch in diversen auf diversen Fäden und Festen, sowas wie jetzt hier gleich hier Nachbarort ist oder so, und Schützenfesten gemacht, wo dann irgendwelche Schlagersänger eingeladen wurden oder auch irgendwelche Dings hier, was weiß ich, ich mit Scooter und was weiß ich, was ich damals früher gemacht habe oder so. Es ist doch scheißegal. Ich meine, dann müssen sie mit dem Mikro, dem muss doch klar sein, ich kriege die Technik gestellt, da muss ich reinsingen und fertig. Ich meine, und wenn jetzt einer sagt, ich muss jetzt in so einem Sennheiser singen, dann singe ich in so einem Sennheiser. Jetzt nimm dir mal Axel Schulz, jetzt stell dir mal vor, der muss in so einem Fackelmann-Mikrofon singen. Der hat auch mal so eine Fackelmann-Mütze auf, ne? Das neue Mikrofon. Das ist nicht schlecht. Ein Fackelmann-Mikrofon. Nee, ich glaube, der hat Sponsor Fackelmann, ne? Oder? Ich glaube, ne? Ich weiß das nicht. Warte mal, ich gucke mal. Ja, warte mal. Entschuldigung, Mann. Der Kai schreibt hier in den Chat: Diabetiker Söcken. Ja, Socken halt, ne? Ja, Kai. Diabetiker Socken. Sind auch gut zum Laufen übrigens, weil sind keine Nähte drin. Ja, da steht's doch. Axel Schulz, Fackelmann-Werbeträger. Ja, das habe ich doch richtig gehört. Ehrlich? Ja. Das ist ja cool. Jetzt stell dir vor, der tritt in der Kochsendung auf und dann, was weiß ich hier mit bei Grill dem Hänsler oder was weiß ich hier. Und jetzt kriegt er vorgeschrieben, er darf nur mit Fackelmann-Geschirr da kochen oder so. Also, ja, dann. Yes, babe. You're back again. Oh, Klaus, du hast gerade was verpasst. Kennst du? Nee, habe ich nicht. Ich muss das ja eh alles nachhören. Auf Fehler durchhören. Aber ja, hol mich mal ab. Wo sind wir denn? Also wir waren gerade bei Andy Borg, der als Sponsor Sennheiser hat und ganz gerne oder halt immer mit dem Sennheiser-Mikrofon singen wollte, weil ja, würde ich auch. Dein Bruder hat gesagt, er hat ihn mit dem Shure abgemischt, er hat ihn mal live auftreten gehabt. Und ich sage jetzt, stell dir mal vor, Axel Schulz, der ehemalige Boxer, muss mit dem Fackelmann-Mikrofon auftreten. Ja. Da Alter, lang. Wenn, ganz ehrlich, wenn Niki Lauda mit einer Fackelmann-Kappe auftritt, ist das viel ätzender. Da muss ich dann erst mal denken, wenn der übertragen, und der hatte früher als Sponsor Fackelmann bei der Formel 1. Und da hat er mir eine Käppi von getragen. Wie abartig geht's denn noch? Na, heiße Ohren gehabt, du. Ja. Ja. Ja, der trägt auch keine Sonnenbrillen. Entschuldigung. Lieber Niki Lauda, solltest du das hören? Ach komm, vergiss es. Ja, vergiss es. Und selbst wenn. So, allgemeines so. Durchatmen auf dem Balkon. So. Oh, da ist irgendeine Flasche aufgegangen irgendwo. Ich würde zumindestens für die Aufnahme, weil ich muss euch jetzt verlassen, ich bin der aufnehmende Mensch, ich würde für die Aufnahme jetzt vielleicht nochmal ein Gitarrengedönse haben zum Schluss und dann könnt ihr euch wegen mir euch noch besaufen. Ich muss nämlich leider gleich Yvonne besuchen. Ein Gitarrengedönse? Ja, ich würde mich besaufen, wenn ich Yvonne besuchen müsste. Ja. Und zwar vorher. Ja, klar. Also ich sag schon mal in diesem Sinne, frohe Ostern habt Ostern gehabt zu haben. Lauscht den Backhäusern, was sie euch da jetzt noch reinklimpern, wegen ja nacheinander. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Mit den Latenzen kommen wir eh nicht gut zusammen wahrscheinlich. Ja, das wieder, könnt ihr vergessen, ihr müsst nacheinander. Smoke on the water. Oder wie wir es nennen, Raucherbalkon. Oh. Oh. Smoke on the Balkon. Smoke on the Balkon. Was heißt ein Balkon auf Englisch? Perhaps a balcony. Balcony, genau. Das ist die chinesische Version, die klauen ja alles, gell? Also das müssen wir beibringen, Klaus. Ja, das haben wir das gleich gemacht. Ich habe es letztens auf der Terrasse bei uns draußen, hatte meine Tochter hat so eine Akustikgitarre, wohl so eine kleinere. Dieses dünn, dünn, dünn kriege ich hin, aber danach hört es einfach auf. Ja, oh, da können wir ja mal einen Workshop machen. Ich habe ja gehört, du kommst mich besuchen die Tage. Ja, die Tage jetzt nicht. Im Juli. Ja, das geht ratzfatz. Ist ja auch nicht mehr so. Oh, Löwenzahn. Ja. So, wollt ihr noch schnell Tschüss sagen? Ah ja, tschö. Ach, Hatti. Ah, ihr braucht nicht Tschüss sagen. Ich habe auch mal eine Aufnahme angemacht. Wir schneiden das ganz perfekt smooth zusammen. Wir sagen dem Hatti Tschüss an der Stelle. Ja, Hatti. Viel Spaß bei Yvonne Katterfeld. Schieb die Wolken weg. And don't drink and jive. Genau. Genau. Mach nichts, was ich nicht auch machen würde. Und auch nicht länger. Ja, oder so. Ich guck noch kurz bei der modernen Hausfrau rein und dann geht das nach vorn. Mach's gut. Tschüss. Bis ciao. Dann, ciao. Ja. So. Ist das schön. Genau. Der Kai schreibt, Ostern ist nur im Suff zu ertragen. Sehr schön. Ja, bei so vielen Eiern. Ostern, was ist das, wofür brauche ich das, habe ich heute getwittert in Gedenken an den Kai. Aber ich habe gehört, beim Girard gab es richtig große Geschenke für die Kinder. Ne? Ich habe mich ja geschämt. Ja, nichts Großartiges. Ja, Inlineskates, ja, aber. Ja, immerhin. Immerhin. Frank, wie ist das bei dir? Die Großen sind durch, oder? Mit Osterhase, oder? Ich habe der Ronja für heute Abend Eierlikör gekocht, dann ist die happy. Ah, okay. Sauber. Der Nett, der hat, ich weiß gar nicht. Ein Stück Fleisch zugeworfen, oder? Ja, sowas. Oh, ihr spielt damit. So. Gab ein paar Süßigkeiten und ja. Und der Kleinste? Genau. Ja, auch hier. Auch. Kiste Süßigkeiten und. Ja, wird noch gesucht oder stellst du auch schon einfach auf den Tisch? Also das ist, ja, auf dem Tisch, das alles andere ist ja schon, das ist vorbei einfach, ne? Ist durch, die, ne? Ja. Ja. Wir hatten ein paar Eier in den Garten gelegt, aber das ist ja auch witzlos, ne? Wenn das schneit, da findest du die bunten Dinger ja direkt. Das ist ja auch bekloppt. Musst du weiße Eier verstecken. Ja, das war ja eigentlich dann heute Morgen auch der Gedanke. Ja. Verrückterweise scheint jetzt hier die Sonne wie bekloppt. Das ist echt irre. Mhm. Heute Morgen noch Schnee, jetzt Sonnenschein. Ja. Schön. Ja, bei uns sind nur noch die Lotte, die eigentlich da so. Das, ja. Die weiß zwar alles, aber das lässt sie sich nicht nehmen, durch den Garten zu rennen. Ja, so ist es richtig. Obwohl das dieses Jahr ja bei den Schwiegereltern stattgefunden hat. Die sind ja hochgefahren. Ah, ja. Und, okay. Ja. Ja. Schauen wir mal. Bei mir ist kein Osterhase vorbeigekommen. Ich habe mir jetzt so ein Osterhäschen bestellt. Nein. Nö. Also ich bin da ganz ehrlich mal. So 2 Tage allein daheim ist eine schöne Sache. Ja, ne? Ist jetzt nicht, dass ich meine Familie nicht lieb habe. Das weiß jeder, der mich kennt, dass sie Prio 1 haben. Aber ja. Ah, wenn du mal so 2 Tage so ganz allein daheim bist, musst nur die Katzen und die Hasen füttern. Genau. Das genieße ich total, das ist super. Dann kann man auch mal ein paar Filmchen am Stück gucken. Jo, hab ich. Das ist auch schön. Habe ich alles mal geschaut, was ich noch nie schauen durfte bis jetzt. Du hast aber den Rat befolgt und nach Terminator 2 aufgehört. Du hast nicht den dritten angeguckt. Ne? Ich wollte es gerade sagen. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal mir Terminator angeschaut. Ich kannte nur die Ausschnitte mit diesem I'll be back und bla bla bla, aber so ganz von vorne bis hin habe ich die noch nie geschaut und auf Anraten vom Girard habe ich mir den dritten Teil gespart. Da ja, habe ich gehört, das wäre sinnvoll. Nee, es gibt auch nur zwei relevante, der Rest, da wird ja immer schlecht, damit machst du ja nur die ersten zwei Teile kaputt. Ja. Ist einfach so. Ja, genau. Obwohl wir über das Thema Zeitparadoxum nicht sprechen müssen an der Stelle. Das ist immer schwierig, glaube ich, in Filmen zu verhackstücken. Ja. Ja. Iron Man habe ich noch geschaut. Marvel-Zeug. Marvel, ja. Ja. Das ist ja auch hoch im Kurs in vielen Podcasts. Ich fand den ersten gut, aber den zweiten fand ich dann schon, das war dann wieder so die Aktion, wir versuchen nochmal, ob es geht. Es gibt sogar noch einen dritten, den spare ich mir dann auch. Ja. Da würde ich jetzt mal auf Girards anraten. Ja, das ist aber meistens so, dass die Filme von Teil zu Teil wirklich immer schlechter werden. Das ist einfach, ich weiß nicht warum, die könnten einfach irgendwann mal aufhören. Ne? Da war so, auch so mit American Pie, die ersten zwei, die waren echt richtig genial. Und dann geht er, dann kommt der dritte, dann kommt der vierte, dann kommt der fünfte. Ich sage, hört doch einfach bitte auf. American Pie ist das mit dem warmen Apfelkuchen, oder? Ja, genau. Ja, okay. Oder auch wie Terminator, wie ich eben sagte, wie viel gibt's da mittlerweile? 5 oder 6 Stück von? Das ist einfach grottenschlecht. Vor allen Dingen ab dem dritten spielt schon Arnold Schwarzenegger nicht mehr mit. Und dann funktioniert der ganze Film für mich nicht mehr. Weil Terminator ist Arnold Schwarzenegger. Ich kann auch keinen neuen Rambo-Teil ohne Sylvester Stallone drehen. Es geht nicht. Ja, genau. Das stimmt. Das ist richtig nichts. Also bei Iron Man 2 hat mich, ich habe den angefangen zu schauen, da hat mich gestört, dass die echt dieses USA-Russland-Ding da irgendwie wieder auspacken irgendwo, ne, als Bedrohung. Der kalte Krieg. Ja, das ist ja nur mal lange durch. Ne, was ich jetzt noch auf der Liste habe, ich hoffe, ich schaffe das heute noch, weil ich weiß nicht genau, wann die Familie wieder heimkommt. Entweder heute Nacht oder Ping-Pong. Oder morgen früh oder gleich. Ach, hallo. Die letzte Versuchung Christi habe ich mir noch auf dem Plan. Den gab es für 99 Cent bei Amazon Prime. Da bin ich mal gespannt. Ob der Mel Gibson ist. Film oder was? Ja, soweit ich weiß, okay. Ja, genau. Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt. Kannst du Hebräisch? Du weißt genau, dann musst du halt Untertitel lesen. Oh, das heißt, ich muss die Brille aufziehen. Ja, deswegen. Ja, Heveno, Shalom, Malachem. Das war's dann, ne? Ende. Das rührt auch nur daher, dass das als Lied irgendwo gibt, was man irgendwo mal spielen muss. Ich weiß nicht, Hebräisch oder Aramäisch, einen von beiden. Es gibt keine deutsche Tonspur, definitiv nicht. Zu lesen. Ich schau mal, wie das wird. Notfalls kann ich ja Pause machen und mich erholen. Genau. Und ein bisschen googeln zwischendurch, worum es jetzt eigentlich geht. Genau. Was war nochmal das Hauptthema in dem Film? Ja, was ich mir dieses Jahr gespart habe, ist Ben-Hur zu schauen. Was ja an Ostern auch immer gern gezeigt wird. Das war ja Pflicht im Hause Backhaus eigentlich. Ja, aber die 7-Stunden-Version oder was mit, wie heißt er denn jetzt, der Schauspieler? Mit Charlton Heston. Also Charlton Heston, genau. Die richtige Ben Hur. Auf 2 Videokassetten. Genau, da musste so war man, das. Da musste man tauschen noch. Die Kassette tauschen. Ja, die Kassette tauschen, ja. Das war so Pflichtprogramm. Ich habe auch eine Kassette. Jira, habt ihr irgendwelche Rituale an Ostern außer Eier suchen oder macht ihr was? Nee, nix. Nee. Also nix. Das Einzige, was wir halt haben, dass wir das mit dem Eier verstecken halt und mit den Geschenken verstecken immer noch machen. Ansonsten wirklich gar nichts. Außer halt das Osterfrühstück halt mit der Familie. Dann ist es schon, weil jedes Jahr versuchen zu realisieren, aber. Sonst nicht wirklich. Ostern geht mir auch ganz ehrlich, das ist so wie Weihnachten und alles, das ist mir alles. Geht dir alles? Geht mir alles zu weit. Ganz ehrlich, wenn ich kein kleines Kind hätte, dann wäre für mich Weihnachten. Wir schenken uns gegenseitig nichts mehr. Ja. Und wenn es an mir ging, hätte ich auch keinen Tannenbaum. Kein Weihnachtsbaum, kein gar nichts. Und das ist wirklich nur wegen der Kleinen. Und die hat da halt Spaß dran und für so Kinder finde ich es sehr angebracht, aber ich persönlich brauche ich den ganzen Trubel nicht mehr. Ja. Ja, also meine Frau und ich, wir schenken uns ja generell nur noch Sachen, die man aufessen oder trinken kann. Weil wir haben genug Brüll im Haus. Ja, wir machen das auch, also auch zu Weihnachten oder so, zu Geburtstagen, ne, wenn wir uns wirklich was schenken. Oder zu Weihnachten holen wir uns immer was, was wir uns schon länger zusammenholen wollten. Oder wir machen irgendwas, was man sich sonst nicht holt. Ne? Ja. Sonst so großartig. Wie man sagt, okay, hör mal, wir schenken uns nichts zu Weihnachten, dafür holen wir dann im Sommer jetzt den Betonzaun, sag ich mal, draußen. Ne? Sowas halt in der Art. Ja. Wir sagen, wir sparen uns die Geschenke und investieren lieber in etwas, was fürs Haus ist, wo wir es nachher schön mit haben. Weil genug Killefitz, den habe ich hier noch zu Hause, den brauche ich nicht. Da liegt schon die ganze Bude mit voll. Das kriegen die Kinder aber geschenkt. Stimmt. Ach, ich muss den Chatkurs zitieren, der Planet Kai schreibt. Ben Hur, ich dachte, das wäre ein Porno. Ja, dachte ich bei Iron Fist auch. Ja, Kai, das kann ich gut verstehen, weil ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hat immer folgenden Spruch gebracht, wenn der besoffen in der Kneipe war und eine Frau getroffen hat, dann hat er immer gesagt, du, Liebelein, komm, wir spielen Ben Hur, ich bin Ben und du bist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh leck, ja, genau, Kai, oh leck, ja, Fremdschäm. Mehr kannst du da nicht machen, wenn du daneben stehst. Ja, genau. Einfach ganz laut noch ein Bier bestellen. Ja, ich hätte mir damals gewünscht, ich hätte so ein Gerät gehabt von der Polizei, wo du die Promille anzeigen kannst, wenn du da reinpustet, dass du die dann hochhalten kannst. Hier, guck, 3,5. Ja, genau. Tut mir leid. Oh, nee, ja, du. Mehr kannst du nicht machen. Ja, ich stelle nur fest, dass das größte Thema bei Ostern ist dieses komische Tanzverbot, wo alle drauf rumreiten. Und ansonsten einfach mal zufrieden sein, dass man ein paar freie Tage hat, ist auch schon schwierig. Zumindest auf Twitter. Das ist ein Riesengemecker. Ich Tanzverbot, bla bla bla. Und dann kommt die Retourkutsche, du tanzt sonst auch nicht. Ja, aber ich möchte, wenn ich könnte. Ja. Macht Twitter aus, legt dich ins Bett und macht dir eine schöne Zeit, ne? Ja, also ich persönlich tanze sehr gerne, meistens in der Küche, wenn ich da zu tun habe, mache ich mir laut Musik an und fertig. Da ist mir eigentlich egal, was das für ein Tag ist. Man darf getanzt werden. Ja, genau. Aber ansonsten glaube ich wirklich, dann diese Osterfeiertage für die vielen ist das nicht mehr ganz präsent, was da eigentlich passiert ist. Ja, wenn ich so schaue in den sozialen Medien, was da so abgeht, das ist irgendwie vorbei. Das ist so, genau. Und das ist dann, gibt's da einige wenige, die sich da noch mit mal befassen, dann die Tage. Ja. Und genau. Und ansonsten ist das, ja, es sind halt freie Tage, die irgendwie mal ganz gerne genutzt werden. Und dann ist das natürlich doof, wenn von Staats wegen gesagt wird, ihr dürft da nicht tanzen. Wobei ich da auch nicht verstehe, warum sich der Staat da einmischen muss. Das ist ja völliger Unsinn eigentlich. Ja, ich war noch in der Kirche, Kai. Ne, du warst nicht in der Kirche, du warst in der Gemeinde. Ja, oder in der Gemeinde, ja. Ich war an Karfreitag dort und auch am Sonntag. Ich hätte mir gerne den Podcast dazu angehört, aber ihr wart ja nicht in der Lage, das aufzunehmen. Ja, genau. Ja, genau richtig, Kai. Ich habe da Musik gemacht. Weißt du, damit die Musik nicht so ganz so traurig wird, dann gehe ich dahin und mache da was Musik. Ja, das war ganz fröhlich. Ja, ansonsten wärst du auch nicht hin. Ja, da weiß ich jetzt nicht. Also ich kenne das ja nicht anders. Es ist ja schon fast reflexgesteuert, dahin zu gehen. Ist auch nicht so toll, aber so ist es halt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, warum auch nicht. Ja. Also wenn man sich ein bisschen interessiert dafür, kann man das doch machen. Das passt ganz genau. Ja, aus meiner Sicht. An Weihnachten rennen sie alle hin. Da muss vielleicht die Kirche mal ein bisschen mehr so Marketingforschung machen, wie sie das hinkriegt, dass an Ostern die Leute auch kommen und nicht nur an Weihnachten. Ja, ne? Muss es Bescherung geben. Ja, muss man. Ja, give it ja teilweise. Give it ja teilweise schon. Ja. Also ich habe gelesen von einem Bekannten, da gab es zum jetzt zu Ostern gab es hier dieses Nintendo, wie heißt das neue Ding? Switch. Der Gerard weiß, das Wunderding ist. Die Switch, ja. Ja. Zu Ostern. Nee, das ist mir dann auch ein bisschen zu krass, weißt muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich selbst, wenn Geburtstag wäre, zurückschrecken und sagen, heine Witzke. Also wir haben das hier eigentlich ganz einfach, wenn zum Geburtstag oder zu Weihnachten, klar, es gibt auch was Größeres, gar kein Thema, das kann von mir so auch eine Switch sein, wenn es sein muss, oder wenn es sich unbedingt wünscht, dann ist aber wohl Fakt, dass wir mit der ganzen Familie zusammenlegen und dann gibt es auch nichts anderes. Also das heißt, du kriegst dann nicht von allen noch etwas, dann ist das Einzige, was du bekommst. Und das weiß meine Tochter von Anfang an. Sie kann sich gern was Größeres wünschen, aber dann wird das halt auf alle aufgeteilt, ne? Weil dafür ist es einfach zu teuer. Ja, aber und wenn ich sehe, dass manche Kinder, dann kriegen die ein iPhone. Hier meine Nachbarstochter, wie alt ist die jetzt? 7 Jahre, die hat ein iPhone geschenkt bekommen. Ich sage, mal ehrlich. Wo sind wir? Geburtstag oder was? Nee, oder Ostern. Zu Ostern? Ja. Ah, okay. Zu Geburtstag einen riesengroßen neuen Fernseher. Weißt du, alles, wo ich sagen muss, das braucht doch kein 7-jähriges Kind, jetzt mal ehrlich. Wofür denn? Oder ein Laptop. Wofür braucht ein 7-jähriges Kind ein Laptop? Ja. Also bei uns ist so, der Tag für Geschenke ist der Geburtstag. Genau. Ja. So. Und an Weihnachten kannst du gerne einen Wunschzettel schreiben, aber ich sage das immer wieder, wisst ihr was, Kinder, so ein Wunschzettel ist keine Einkaufsliste. Das ist euch klar, oder? weil darum geht es ja nicht. Ne? Klar kann man sich eine kleine Freude machen, aber für uns ist Geburtstag vorne vor. Ja. Ja, bei uns in der Familie ist das geteilt. Also ich weiß, mein Vater, der kennt das von zu Hause, da ist das eher der Namenstag. Das kenne ich überhaupt nicht. Das ist so eher der katholische Einschlag, ne? Also bei meiner Oma wurde bei der Namenstag groß gefeiert. Bei uns ist es auch nur Geburtstag, aber. Ja. Genau. Das habe ich aber auch erst im Altenheim kennengelernt. Ich habe in einem katholischen Altenheim meine erste Stelle angetreten und da bin ich auch erstmal mit diesem Phänomen, also für mich damals Phänomen Namenstag konfrontiert worden. Und das wurde richtig gefeiert, während die Geburtstag fast vernachlässigt hatten. Ja, Kai, so ist das. Das muss man kurz erklären, falls der Kai hat geschrieben, ob Frank schon so alt ist. Er hat nur Dienst geschoben da. Du bist jünger wie meine Mutter. Du bist jünger wie meine Mutter. Okay. Ja, prima. Nee. Nee, also das mit dem Namenstag kenne ich auch nicht, weil mein Namenstag wird ja immer gefeiert, weil als Klaus, das kommt ja von Nikolaus, da ist er generell schon staatlich befohlen. Aber ich krieg da nix. Schade, haben da nix von. Ja, sehr schön. Namenstag. Tag, wie ist Ihr Name? Ja. Tag. Das sagen wir mal dem Namentag. Genau. Okay, Kai, ja. Klaus, seinen Namenstag feiert er nicht, weil da gibt's Klausthaler. Aber nicht in Bayern. Pfui. Darf das überhaupt über die Staatsgrenze? Ja, dazu muss man sehen, dass Klausthaler, glaube ich, eines der einzigen Virus, die sich nur alkoholfrei gibt, ne? Ja. Oder? Genau. Ja, obwohl da muss ich auch eine Lanze brechen. Also wenn alkoholfrei, warum auch immer sich das ergeben mag, diese kaum auszudenkende Situation, dann würde ich einen Klausthaler nehmen. Oder eine Fassbrause. Oh Mann, jetzt ist es schon soweit. Ja. Ich suche bei die moderne Hausfrau Klausthaler. Ja. Mann, ich nehme mal Google. Ja, versuch mal Google. Es rettet uns ein Mann, nämlich Klausthaler. Klausthaler, genau. Das ist der kleine Bruder von Tim Thaler. Klausthaler aus der Binding-Brauerei. Ja, der hat mich gerettet, als ich Frankfurt. Von Flensburger Indianern gerettet genau. bedroht wurde. Klausthaler hat nämlich sein Weinen verkauft. Also sie schwor nie wieder Alkohol. Ja. Gut. Also kaum redet man von Klaus Thaler, schon geht der Kai Kaffee trinken. Naja. Ja, da hat er recht. Das da hat er recht. Oh je, gut, dann haben wir eigentlich, glaube ich, Ostern abgehakt, oder? Ja, ich fand, das war ein schönes Ostern. Ja, mir hat es auch gefallen. Ich habe es so auf meine Art und Weise gut über die Runden gebracht. Ein bisschen nett Musik gemacht, Leute erfreut in der Kirche. Ja. Es war gut, es hat Spaß gemacht. Ostermontag mit Schnee draußen. Ja, bleibt es nur zu sagen. Habt's euch wohl, oder? Ja. Ja. Würde ich sagen, was die Aufnahme betrifft, wir müssen ja hier nicht jetzt uns schon verabschieden. Nö. Ja. Wir können ja noch ein bisschen hier bleiben. Genau. Ist so schönes Wetter auf dem Balkon gerade. Ja, ich finde auch. Es ist ganz angenehm eigentlich. Da werden diese flutschigen Holzdielen hier endlich mal wieder trocken. Ja, bleibt mir noch zu sagen, zum Thema Ostern, es gibt ein Buch zum Film und wer da Spaß dran hat, sollte da mal reingucken, wenn er wissen will, was mit Ostern war. In diesem Sinne. Ja, tschüss zusammen. Ciao.